Erster, das sind die Gebiete für die Israeliten. Sie bekamen Land in Kanaan. Eliasa und Josua teilten es auf. Die Stammesführer halfen auch. Zweiter, sie teilten das Land mit Losen auf. Gott hatte es Mose gesagt. Das war für 9,5 Stämme. Dritter, Mose gab 2,5 Stämmen Land. Das Land war auf der anderen Seite vom Jordan. Die Leviten bekamen kein eigenes Land. Vierter, Josefs Söhne waren 2 Stämme. Das waren Manasse und Ephraim. Die Leviten bekamen kein Land. Sie bekamen Städte zum Wohnen. Dazu gab es Weiden für ihre Tiere. Fünfter, Gott hatte es Mose gesagt. Die Israeliten machten es so. Sie teilten das Land auf. Sechster, die Leute von Juda kamen zu Josua. Das war in Gilgal. Kaleb, der Sohn von Jephunne, sprach zu Josua. Er sagte, du weißt, was Gott zu Mose sagte. Das war über mich und dich in Kadesh-Barnea. Siebter, ich war 40 Jahre alt. Mose schickte mich aus. Ich sollte das Land erkunden. Das war von Kadesh-Barnea aus. Ich sagte ihm, was ich dachte. Achter, meine Freunde waren mit mir. Sie machten den Leuten Angst. Aber ich folgte Gott ganz. Neunter, Mose schwor an diesem Tag. Er sagte, du bekommst das Land. Deine Kinder bekommen es auch. Es gehört euch für immer. Du hast Gott ganz gehorcht. Zehnter, Gott hat mich am Leben gelassen. Das war sein Versprechen. Es sind 45 Jahre vergangen. Israel zog in der Wüste umher. Jetzt bin ich 85 Jahre alt. Elfter, ich bin immer noch stark. So stark wie damals. Damals schickte Mose mich aus. Ich kann noch kämpfen. Ich kann noch gehen und kommen. Zwölfter, gib mir dieses Bergland. Gott sprach darüber an jenem Tag. Du hast es gehört. Dort leben Enakiter. Sie haben große, feste Städte. Vielleicht hilft Gott mir. Dann kann ich sie vertreiben. Gott hat es versprochen. 13. Josua wünschte Kaleb Glück. Er gab Kaleb die Stadt Hebron. Kaleb war der Sohn von Jephunne. 14. Hebron gehört Kaleb bis heute. Er war der Sohn von Jephunne. Kaleb gehorchte Gott ganz. Gott ist der Gott von Israel. 15. Hebron hieß früher Abas. Abas war ein starker Mann. Er war der wichtigste Enakiter. Dann war Ruhe im Land. Es gab keinen Krieg mehr.